wechselt eure Herzen uns nicht eure Kleider. Um unsere Sünden willen hat Elias den Himmel verschlossen. Durch das Wort des Herrn, so bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und heut ihn bald der Strafe.